wird wohl so ein Türken vor deinen Augen stehen. Du packst ihn an den Haaren und verprügelst ihn. Schmeiß ihn auf die Straße, denn nur dort gehört er hin. Türke, Türke, was hast du getan? Türke, Türke, warum machen du mich an? Türke, Türke, was hast du getan? Türke, Türke, warum machen du mich an? Treffst du mal einen Türke mit einer deutschen Frau, dann ist es Rassenschande und das weißt du genau. Nun wartest du auf ihn an irgendeiner Ecke, schneid ihm seinen Schwanz aber auf, dass er dann verrecke. Türke, Türke, was hast du getan? Türke, Türke, warum machen du mich an? Türke, Türke, was hast du getan? Türke, Türke, warum machen du mich an? Warum machen du mich an?